Wanderer. Willkommen beim Greifenlau Podcast, den einzigen Podcast, auf den auch Grein stolz wäre. Heute mit Stoffos und Greifenlaue. Mhm. Und bevor wir mit dem Thema dieses Podcasts anfangen, nämlich geht es mal wieder um den Karneval, diesmal mit dem Thema Schokolade, Vanille und Karamell. Das ist genau das richtige Thema. Geht es zuerst um den gratis Rollenspieltag. Richtig. Ich bin nach Hagensbüttel gefahren. Das ist etwa 100 Kilometer von hier entfernt. Habe unterwegs noch einen Spielleiter eingesammelt aus Wolfsburg und mich dann gnadenlos verirrt. Ja, habe ich gelesen. Das heißt sehr verirrt, schön. Aber ich hatte mir aufgeschrieben, wie ich fahren muss. Und ja, irgendwann, hätte nicht gedacht, dass Hagensbüttel so ein kleines Dorf ist. Irgendwann hörten die Schilder auf, die darauf hinwiesen. Und ich bin einfach fröhlich der Hauptstraße gefolgt, bis ich in Bad Bodenteich war, was ich kannte vom Lab. Also, jetzt bin ich aber nicht richtig. Demzufolge gab es weder ein Navigationssystem noch ein Handy mit Navigationssystem. Es gab einen Zettel, wo drauf stand, wo ich langfahre. Na gut. Hat wohl nicht gereicht. Ja, ich habe meinen Kartenatlas Braunschweig mitgenommen, der hat leider nicht so weit gereicht. Naja, jedenfalls umgedreht, wir haben hingefunden, denn vor Ort, wo ist dieses Jugendzentrum? Google gefragt. Aber Google wies die Straßenmitte aus. Also, hier ist es auch nicht. Toll. Ja, wir haben es dann schließlich gefunden. Es war direkt in der Schule sozusagen integriert. Da musste man aber. Also es war echt versteckt und es ist wohl erst kürzlich umgezogen und genau das war leider auch ein Problem. Vor 2-3 Jahren haben die schon mal einen gratis Rollenspieltag ausgerichtet. Da war richtig viel los. Da hat halt unser Grenzlandslayer Siko sozusagen über seinen Sohn die Mitschüler eingeladen. Und da sind relativ viele gekommen, hatten auch viel Spaß. Ja, und diesmal war das so, dass der Jugendleiter, der war wohl die Wochen vorher krank, konnte deswegen nicht persönlich Werbung machen. Ja, Siko hat das ein bisschen weiter verteilt an Werbung, aber es waren ja auch 10-12 Leute da, aber wir hätten natürlich gerne mehr sein können. Ja. Ja, genau. Die hatten. Bevor du weiter ausführst, sonst brechen wir mit unserer Tradition. Tradition. Geht nicht. Tradition verpflichtet. Wir haben zwar Tee zum Trinken, aber Bier zum Ploppen. Ja, das folgt dann jetzt. Ja, damit du auch was zu tun hast, während ich hier vom GRT kurz berichte. Sinnlos betrinken. Toll. Ja, ich glaube, du musstest arbeiten, oder? Ja, ich musste leider dann noch relativ spontan arbeiten, weil eine Kollegin ausgefallen ist und mich dann eingesprungen. Ja, GRT hatte ich mir fest auf dem Terminkalender vorgenommen, auch gerade bei Hagensbüttel und Siko zu besuchen. Mhm. Auch vielleicht für weitere Grenzland-Slayer-Aktionen. Ja, jedenfalls habe ich dann zuerst eine Runde M20 mitgespielt mit dem Ding-Mitorganisator Kultist. Das war eine schöne Runde. Dann muss um 14 Uhr wieder los. Wir sind jetzt erst, nachdem wir dieses Jugendzentrum gefunden haben, waren wir erst um 11 Uhr da, hatten also 3 Stunden spielen. Der werte Kultist natürlich auch immer einer, der immer die Charaktere noch machen lässt. Das hat also auch ein Stündchen gedauert. Also meiner Meinung nach könnte man auf sowas verzichten bei solchen Sachen, gerade wenn man weiß, dass die Zeit halt sehr begrenzt ist. Und es waren halt alles schon Leute, die schon irgendwann mal gespielt haben zumindest. Auch wenn zum Beispiel Robin dabei war, der erst, glaube ich, 2 oder 3 Mal gespielt hat. Mhm. Aber naja, gut. Wie dem auch sei. Es kamen noch 2 Nachtzügler, große Star Wars-Fans. Jetzt hatten wir aber schon die Runden so aufgeteilt, dass wir Star Wars im zweiten Slot spielen wollten und so mussten die auch M20 mitspielen. Konnten sich nicht an Star Wars Macht und Schicksal erfreuen, weil sie dann schon wieder los mussten. Ja, die M20-Runde war jedenfalls klasse. Finde ich immer auch ein super, ist ein schönes, schmales System, was man immer mal wieder rausholen kann. Und die alte Auflage ist jetzt ja langsam vergriffen. Da muss man echt mal überlegen, ob man da nicht für den Gratis-Rollenspieltag wieder so eine, ob man das nicht irgendwie wieder verfügbar macht. So. Mhm. Über ein Crowdfunding oder so. Einfach ein schönes Ding. Ja. Parallel wurde Shadowrun 5 gespielt. Dann wurde gegrillt. Genau, das von der Versorgungslage her war es auch super. Der Jugendleiter hatte da x Sachen besorgt und auch selber mitgespielt bei M20 Runden, hat auch seinen Spaß. Ja, und im zweiten Slot wurde dann, habe ich Star Wars Macht und Schicksal, die Einsteigerbox, geleitet. Mhm. Für die Sohn und Neffe von Grenzland Slayer Siku. Ich glaube, Timon hat man sogar schon irgendwann im Podcast hier gehört, in einer der Dungeon Slayers Folgen, Grenzland Slayer. Ja, wie auch immer. Auch auf der Nachbesprechung zum zur Slavention, glaube ich. Das ja. Kommt irgendwann. Ja, jedenfalls, genau, die waren da sehr begeistert. Wir werden die Runde eventuell auch irgendwie fortsetzen, wenn das geht. Wenn Siku mit einsteigt und vielleicht sogar du mit einsteigst, ja, werden wir das Internet-Nachfolgeabenteuer auch noch spielen. Ja, parallel wurde noch Rippers gespielt. Ja, das ausliegende Material war grundsätzlich auch nett. Die OSR-Fibel haben wir ja schon besprochen. Mhm. Ja, und nutzen der Equinox-Schnellstarter sah gut aus. Oder habe ich nicht noch erfreut? Ach so, ja, das habe ich. Jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen reinzulesen, bin auch noch nicht ganz zugekommen. Sarosta, das dunkle Zeitalter. Hm. Also, ich kann schon jetzt sagen, dass es nichts für mich ist. Aber da haben wir, das, also sowas mag ich heutzutage einfach nicht mehr. Alles sehr viel klein-klein und das ist einfach nicht mehr meins. Hm. Allein schon die Talente sind aufgeteilte Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse, Sekundärtalente. Naja, also kurzum, wenn das die vier Kategorien wären und es genau vier Werte wären, wäre das perfekt. Aber dazu jedem wahrscheinlich unzählige Unterpunkte gehören. Das nee, kannst du mich nicht mehr mit hinterm Schrank hervorlocken. Aber ich lese mir trotzdem mal durch, weil ich gespannt bin, wie die Welt ist und mag natürlich auch solche Kickstarter-Sachen oder kleinen Fan-Projekte, Heartbreaker. Ja, bin ich sehr gespannt. Jo. Jawohl. Gut. Also, dann nähern wir uns mal dem Karneval-Thema. Und zwar heißt es ja Schokolade, Vanille, Karamell. Es soll dazu dienen, davon weg zu assoziieren, was man damit in Verbindung bringen kann oder von dort aus erreichen kann. Also Blut und Glas, der Initiator, hat zum Beispiel gemacht mit der Farbe von Rüstungen etc. etc. Ja. Da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Ich habe mir auf jeden Fall 10 Interpretationen für das Karnevalsmotto überlegt, über die wir jetzt mal sprechen können. Ja. Also, Motto Nummer 1. Schokolade, Vanille, Karamell. Verpflegung am Spieltisch. Fand ich das auf jeden Fall sehr passend. Ja, also klar, dass es gleich Punkt 1 wird. Ja, darf ja in keiner Spielrunde fehlen. Ja, ist ja auch die offensichtlichste Variante. Würdest du sagen, existiert in jeder Rollenspielrunde von dir? Oder? Ich habe noch keinen erlebt, die das nicht so wäre. Das stimmt. Ja, also denke ich auch, dass wenn jeder da sein Tütchen oder seine Packung mitbringt und das unter allen. Das ist doch immer eine gute, gesellige Variante. Ja, leider keine kalorienarme, aber. Das stimmt. Ja, ich meine, ab und an tue ich das mir auch mal Tomaten mitzubringen oder. Ja, insbesondere Mürchen, ja. Die, oder sonst was. Insbesondere ja die. Paprikaschnitzel. Die weibliche Spielerschaft bringt sich ja gerne mal noch was Gesundes mit. Naja, ansonsten gab es auch mal eine Blocko-Quest dazu, was so am Spieltisch gegessen wird, mit auch was bestellt wird, etc. Finde ich eigentlich wo, von der Statistik her tatsächlich ganz interessant. Ja, stimmt. Ja, aber gut, das ist, denke ich, ein offensichtlicher Punkt, den man. Können wir so abhaken, glaube ich. Gibt es, glaube ich, in allen Spielrunden. Ja. Vielleicht nicht unbedingt Karamell, aber. Ach, Karamell-Toffees. Ja, doch, stimmt. Ja, ein anderes spannendes Thema. Ist Punkt Nummer 2. Schokolade, Vanille, Karamell. Abenteuer im Schlaraffenland. Mhm. Ja, das. Ich kenne es noch irgendwie aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, in welcher Form das man das erlebt hat. Ich glaube, in Buchform. Also in Bilderbuchform. Ja, richtig. Ja. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Heißt ja so also umgangssprachlich. Und klar, das noch so aus Kindheitsgeschichten her. Ja. Ich musste da sofort an den Film Hänsel und Gretel denken, ja. Der jetzt hier mit Gemma Arterton und dem Jeremy Renner, die Neuverfilmung. Den, ja. Ja, der Hexenjäger, glaube ich, heißt der. Ja. Hänsel und Gretel, die Hexenjäger, den ich übrigens super gut finde. Ich finde auch so gut. Mit der Burg aus Braunschweig. Ja, richtig. Zwar nur 6 Millisekunden im Bild, aber immerhin. Ja. Jedenfalls fand ich das ja spektakulär. Dass ja dem Hänsel dort eine Krankheit mit auf den Weg gegeben wird, von der man ja keiner weiß, aber was hat er denn eigentlich überhaupt, weil er sich ja ewig was spritzen muss und so. Ja. Bis dann ja rauskommt, dass er an Diabetes leidet, weil er seit Kindesbeinen an mit Süßigkeiten gefüttert wurde. Und da stellt sich jetzt mir auch in dem Zusammenhang auch die Frage, Abenteuer im Schlafenland, ja, wie setzt sich denn die Verpflegung dort zusammen? Also ich glaube, im Schlafenland gab es ja auch noch fliegende Hühner, ne? Also fliegende, gebratene Hühner. Da gab es, meine ich, nicht nur Süßigkeiten, sondern auch sowas wie, ja, gab es halt alle Arten an Essen. Ja, ich weiß nicht, ausgewogene Ernährung, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ausgewogene Ernährung im Schlafenland möglich, Fragezeichen. Ja, eben, genau. Und ich habe mir da vorgestellt, also wenn es jetzt tatsächlich nur ziemlich einseitige Ernährung gibt, halt bestehend aus Süßigkeiten, also Flüssigkeiten beispielsweise, Wasser gab es ja nicht, es gab ja nur Milch und also Fluss aus Milch und Honig. Du musst halt Wasser aus Milch kondensieren. Ja, okay. Kann man vielleicht machen, aber wie überlebe ich tatsächlich im Schlafenland? Also wie lange überlebe ich im Schlafenland, wenn meine Ernährung ohne doch Zucker sehr einseitig ist? Ja, genau. Ohne entweder an Diabetes dahingerafft zu werden oder halt anderweitigen Krankheiten, weil sich mein Immunsystem nicht mehr wehren kann, weil es gar nicht versorgt wird. Mit lebenswichtigen Mineralien und Vitaminen. Ja, da Vitamine ja mittlerweile auch allen möglichen Sachen, wie zum Beispiel Frühstücksflocken, die man ja mehr oder minder auch als Süßigkeit betrachten muss, zugesetzt sind, musst du da wahrscheinlich überreichlich mit versorgt sein. Ja, ist aber auch nicht gesund. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Deswegen sagte ich ja, dass man die als Süßigkeit betrachten muss. Ja, womit würdest du denn sowas am ehesten angehen, frage ich mal so, wenn du jetzt das Setting Schlaraffenland bespielen willst. Ja, im Prinzip der Klassiker, ne? Ein magisches Portal. Oder wie wir das zum Beispiel hatten bei Beyond the Wall. Achso, Beyond the Wall, ja. Genau, mit diesem Einstiegsabenteuer. Ja. Mit dem Portal. Also ganz profan, was ich, unsere Abenteuergruppe oder eine Abenteuergruppe jagt irgendwas hinterher und sucht jemanden, findet in seinem Haus, keine Ahnung, so einen großen Spiegel, der sich auch dann halt gleich als magisch entpuppt und man geht hindurch und landet dann halt in so einem Land, was vielleicht vom Magier selbst geschaffen wurde, wie auch immer. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich kann es mir als ein bisschen abgedrehtes Beyond the Wall oder wo es auch gut passen würde, DCC-Abenteuer. Die sind ja auch häufig sehr, sehr abgedreht. Also ich spiele Tunnelhorn gerade zum Beispiel das Loch im Himmel, wo du über eine unsichtbare Brücke irgendwo hingehst. Ja. Wir sind gerade immer noch auf der unsichtbaren Brücke, insofern weiß ich noch nicht, wo es hinführt, aber allein dieser Gedanke ist schon super abgedreht. Das ist ein Albtraum für mich. Ich über den Himmel spazieren und ich sehe die Brücke nicht, ich sehe nichts unter mir, oder? Ja, wir haben unter anderem meine Ideen, ordentlich Kram mitgenommen, Sand mitgenommen und dann streuen wir mal. Ah ja, das würde mir noch helfen. Ja. Ja, also ich könnte mir sonst noch vorstellen, so ein im Prinzip sowas in Richtung PP&P oder so zu machen. Ja. Oder halt als Albtraumland, so was weiß ich, für Cthulhu Traumlande oder wenn du kleine Ängste oder so. Also das anfangs schon als schön, aber dann halt doch als albtraumhaft. Das wäre ja zum Beispiel. So, als Twist, ja. Ja, es würde ja auch passen, zum Beispiel, dass das Schlaraffenland stellt man sich halt sehr so schön vor, aber man kann es ja auch ins Gegenteil pervertieren, dass es halt nur Süßigkeiten zu essen gibt. Ja. Und es gibt nichts anderes. Kommen wir zu Punkt 3. Schokolade, Vanille, Karamell. Handelswaren für den DSA Zuckerbäcker. Dazu habe ich sogar noch überlegt, dass wir das tatsächlich mal so ähnlich hatten. Nämlich auf einem DSA-Lab hatten wir einen Pralineur, also einen Hersteller von Pralinen, der das auch live gemacht hat. Der beste Lab aller Zeiten gewesen sein. Der war echt extrem dekadent. Aber der Pralineur hat sein Übriges dazu beigetan. Und ich glaube, auf demselben Lab war noch ein Gewürzhändler. Das kann man natürlich im Lab auch sehr gut, sehr schnell umsetzen. Das war auf jeden Fall cool. Ja, glaube ich. Ja, also ohne Scherz kann man natürlich jetzt nicht unbedingt Schokolade, aber halt Vanille ist ja halt auch wirklich ein teures Gewürz. Ja. Und da kann man natürlich interessante Sachen mitmachen. Zum Beispiel hat Rohrschachthamster gerade eine Tabelle mit exotischen Handelswaren, auch viele Gewürze dabei, halt für den Einkaufspreis im Land, den Verkaufspreis in Europa. Also ging sein Original war ein Reisebuch in den Philippinen von 1895. Ich lese es auch gerade. Es ist wirklich sehr spannend, auch wie es geschrieben ist. Vor allen Dingen, was der alles da so zwischen den Zeilen steckt, auch noch nicht viel drin, was später auch so eingetreten ist. Also da muss ich echt staunen. Okay, ja. Jedenfalls, damit lässt sich natürlich viel machen. Jetzt kann ja auch, ich denke an Star Wars oder an Thunder Skies, wo du halt auch dauernd handelst. Das ist natürlich tatsächlich eine interessante Handelsware. Ja. Also bei Thunder Skies hast du es ja relativ einfach, um das jetzt auszuführen. Da haben wir mehrmals gehandelt, dass du halt da reist du ja von Insel zu Insel per Luftschiff. Und dann auf der Insel hast du halt stehen, was die herstellen. Das ist da halt besonders günstig und was sie brauchen. Das ist halt da besonders teuer. Du kannst aber alles grundsätzlich kaufen und verkaufen. Naja. Okay. Und du machst dann noch eine Probe dafür, ob du es halt noch etwas günstiger kriegst oder vielleicht auch halt ungeschickt handelst und etwas teurer kriegst. Und dann kannst du das da halt die Ware einkaufen. Wenn du bei der nächsten Insel bist, kannst du die da verkaufen. Ja, okay. Und das ist eigentlich ganz einfach. Du machst jedes Mal eine Probe und ja, im Normalfall verdoppelt sich das immer. Aber wenn du halt geschickt reist und weißt, okay, da wo ich demnächst hinreise, da brauchen die das, dann kannst du halt deinen Gewinn auch vervierfachen, meine ich. Ja. Also der normale Handelspreis ist immer, glaube ich, 500, ne? Und das, was halt besonders günstig ist, kostet 250. Da, wo man es teuer verkaufen kann, ist halt 1000 der Grundpreis. Mhm. Wenn du dann noch geschickt würfelst, noch günstiger einkaufst, noch ein bisschen teurer verkaufst, kannst du auch noch größere Gewinnmargen reinholen. Ja, und genau, die von Rorschach Hamster, die Sachen, die sind natürlich so alle getrimmt auf Fantasy. Genau, da kann man natürlich das ähnlich handhaben, wenn man das als Detail aufnehmen will. Aber halt bei Thunder Skies mit den Schiffen passt es halt gut. Bei Star Wars würde es auch gut passen. Bei Edge of the Empire, also am Rand des Imperiums. Wenn du da halt dein eigenes Schiff hast, typischerweise, und da halt, halt auch Handelsware oder Schmuggelgut mit dabei hast, ja, das ab und an verkaufst. Ja, daraus kann sich dann ja wieder Plot ergeben. Was haben wir noch? Schokolade, Vanille, Karamell. Dinge, die deinen Charakterbogen in Mitleidenschaft ziehen. Das hast du bestimmt auch schon erlebt, oder nicht? Ja, war sowas von. Aber eigentlich waren es in dem Fall eher zuckerhaltige Getränke. Ja, drüber schon eigentlich auch beliebt, ja. Ja, richtig. Also es waren jetzt eigentlich eher weniger Süßigkeiten, aber vielleicht die ein oder andere abgeplatzte Schokolade ist auch schon mal drauf gelandet, ja. Beim Rollenspiel verschmerzbar, beim Brettspiel ist das zum Beispiel eine Sache, da muss man sich genau überlegen, lässt man die Leute nebenbei Chips futtern oder nicht? Ja, das ist bei einem gemeinsamen Freund von uns, da ist es ja zum Beispiel so, er legt immer bei seinen Kartenspielrunden, also zum einen hat er die Karten im Regelfall ja auch eingetütet, ja. Wenn nicht, dann legt er jedem Spieler auch immer so ein Erfrischungstuch mit dabei. dass sich dann die Spieler die Hände sauber machen können, wenn sie dann Chips gegessen haben. Weil da gibt es halt für ihn noch nichts Schlimmeres, als wenn halt Fettfinger auf seinen Karten drauf sind. Die kriegst du ja auch furchtbar schlecht wieder oder gar nicht runter. Halt. Das ist natürlich immer dann auch so eine Sache. Zum Glück bin ich mehr Gebrauchsspieler und ärgere mich über sowas meistens nicht. Außer es führt wirklich zur Zerstörung der Karte. Das ist dann schon ärgerlich. Ja, naja, aber einen Charakter, das kann man halt mal schnell wieder kopieren oder neu ausdrucken und neu befüllen. Ja. Nicht das Ding. Muss auch manchmal sein. Also es gibt durchaus Charakterblätter, wo ich die Trefferpunkte quasi komplett schon durchradiert habe. Ja, das hat mir auch passiert. Ja, das ist richtig. Ja, so muss das sein. Charakterblätter mit Charakter. Sozusagen. Fünfte Motto. Schokolade, Vanille, Karamell. Süßigkeiten in-game. Star Slayers kennt zum Beispiel Hilgarn. Das Lembas Brot der Elfen wird ja auch als eine Art Hartkeks beschrieben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas als Beispiele kennst. Mir sind tatsächlich dann doch keine mehr eingefallen, aber bin mir sicher, dass es da noch was gibt. Mit Sicherheit. Also es ist, glaube ich, jetzt nichts, was explizit irgendwo aufgeführt oder hervorgehoben wird, sagen wir es mal so, in Ausrüstungslisten oder so. Also mir fällt da jetzt speziell auch nichts ein, nein. Ja, bei Star Slayers ist das hier schon ganz lustig, weil sozusagen nicht der Haltank ersetzt, aber halt so eine kleine Heilmöglichkeit ist, wie die Heilkräuter, glaube ich. Ja. Dann gibt es auch noch die Zigarre zum Hinterrauchen. Das kommt auch an dem Punkt wieder. Ganz wichtig, ja. Da gibt es so Tricks. Ansonsten bin ich natürlich auch kein Fan davon, das so überambitioniert zu machen. Zum Beispiel im Pathfinder Handbuch Elfen. Da gibt es dann so spezielle Gerichte und so weiter, die dann auch alle natürlich einen wertetechnischen Einfluss haben. Also was finde ich denn zu viel klein. Ja, oder so eine andere Sache wäre noch hier bei Fallout die Kronkorken, beziehungsweise man findet da auch manchmal frische Newcomb-Cola, wie heißt sie? Ja, ja. Ja, aber dadurch, die Kronkorken davon, ja. Zählen ja als Geld. Also ich meine, das ist ja auch eine lustige Verwendung. Offizielles Zahlungsmittel, ja. Schokolade, Mandel, Karamell. Wie ernähren sich eigentlich Plüschis bei PP&P? Müssen sich denn Plüschtiere ernähren? Also ich weiß es, werde es dir auch beantworten können, aber... Sehr gut. Ich habe leider PP&P nie gespielt. Ja, das sieht folgendermaßen aus. Eigentlich müssen sie sich nicht ernähren, aber da sie ihr Verhalten komplett von Menschen abschauen, ach so, ernähren sie das, tun ja, sie so, als würden sie sich ernähren. Okay. Und wenn sie es nicht tun, dann würden sie wahrscheinlich auch verhungern. Andererseits wissen sie ja nicht, dass Menschen, also die meisten Plüschis wissen wahrscheinlich nicht, dass Menschen verhungern, weil sie die Menschen ja nur essen gesehen haben und nicht verhungern gesehen haben. Insofern nicht so schlimm. Wird zum Beispiel auch erklärt, wenn Plüschis im Weltraum fliegen, sie müssen zwar nicht atmen, würden aber ersticken, weil sie ja glauben, dass sie atmen müssen. Also sehr kompliziert. Die Macht der Psychologie. Ja. Die Macht der Psychologie, genau. Das muss die Woolworthsche Strahlung sein. Ja, und so bauen sich zum Beispiel kleine Hamburger nach, die dann aber, was weiß ich denn, ist der Burger ist ein ausgeschnittenes Teil aus einem Autoreifen oder so. Also schmeckt wahrscheinlich so ähnlich wie der Trolley-Burger, als du den kennst. Ach, ich glaube, meinst du diese Gummibürger? Ja, ja, okay, ja, stimmt. Oh Gott, wahrscheinlich ist das eine Erfindung von Plüschtieren, die sie uns verkaufen. Vermutlich. Ja, oder damit kann man halt auch Schnickschnack treiben, wie was weiß ich, ein Lebkuchenherz als zusätzlicher Panzer. Nee. Wenn du es lang genug liegen gelassen hast, geht das vielleicht. Ja, oder halt so ein Schokoladending als fiese Falle, weil Plüschis wollen ja auch sauber sein. Waschmittel ist eine Droge für sie. Also wenn so ein Plüschi versehentlich in einen Schokotopf tritt, muss er sich waschen und kriegt eine Ladung Drogen ab sozusagen. Also von daher sehr komplexes Thema. Fiese Plüschtierfallen funktionieren auf jeden Fall bestimmt mit Vanillekaramell. Gerade fieses, klebriges Karamell kriegst du auch nie wieder aus dem Plüschtier raus. So, dann haben wir noch ernstere Themen. Wie zum Beispiel, jetzt kommt's, Schokolade, Vanille, Panzerkekse. Motivatoren und Kaloriengeber auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends. Ja, Panzerkekse. Ja, ich habe jetzt ich meine, gleich wird es noch besser, aber ich dachte jetzt unter anderem an eine Szene aus The Pacific, war die, meine ich, glaube ich, also dem Nachfolger von Band of Brothers. Mhm. Da haben sie halt einmal vor. Erstmal war Luftalarm, alle Neulinge sind weggerannt und sie sind dann dahin gerannt und haben denen erstmal quasi eine Ladung Gepäck gestohlen oder auch Vorräte gestohlen. Da haben sie dann unter anderem, ich weiß nicht, ob es Ananas oder Pfirsiche war, eine Dose gefunden, sich darüber hergemacht. Und weil die so jappig darauf waren und der eine hat sich noch richtig fies übergeben. Also das war schon von der Szene her halt sehr beeindruckend, weil man da gesehen hat, also sehr früh, wie entbehrungsreich die gelebt haben. Ja. Ja, kann man lässt sich da bestimmt gut als Vignette einbauen. Und ja, in den Warmer 40K-Runden, da sitzen wir hier immer mit olivgrünen Hemden oder zumindest mit dunklen Hemden, ist Pflicht. Und unser Nerf-Knarre. Und zum Essen gibt es ja immer Militärrationen. Und manchmal von der Bundeswehr, aber halt auch oft von der US Army. Und die machen das, die haben das ja wirklich so, dass die relativ viele Süßigkeiten da drin haben. Halt als Kaloriengeber. Und sonst haben die wohl vorher festgestellt, dass auch vieles von dem, was sie da drin haben, nicht gegessen wird. Ja, und dann sind, deswegen haben sie da auch sowas mit drin. Ja, wir hatten ja mal vor längerer Zeit, bevor die Spielrunde ja losging, hatten wir ja mal so ein Paket Probe gegessen, hat der Glorian mal mitgebracht. Mhm. Und ich glaube, da war ja auch so Brausepulver drin. Das ist auch drin, ja. Irgendwas ganz Merkwürdiges, hat aber wirklich geschmeckt wie, naja, gut, das soll ja nicht schmecken, ne? Zwangsweise, das soll ja ernähren. Ja, manche, die haben da auch was, also die KitKat-Riegel oder sowas drin, also auch durchaus namhaftes. Ja, jedenfalls so als Motivation, kann ich mir das durchaus vorstellen. Also was weiß ich, jetzt ist die, kann die Ladung Zigaretten genauso sein wie die Ladung Schokolade, die halt der Feind geklaut hat oder irgendwer intern geklaut hat. Was weiß ich, wir spielen ja auch die Halbling-Sniper, die natürlich auch immer sich schön Sachen besorgen. Also kann man durchaus zum Thema von so einer Kampagne machen. Und beim Lab hatten wir das einmal so, da wurde die Nachschublieferung Met geklaut. Oh Gott. Das ist natürlich auch eine riesen Motivation gewesen, der jetzt hinterher zu jagen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe einmal ein Lab mit organisiert und da haben wir für jede Gruppe einen Schatz versteckt. Und in jedem Schatz haben wir auch eine Flasche Met mit reingetan. Das haben, ne, also neben dem ganzen Gold, was sie gefunden haben und so weiter, weil wir Flaschen Met dabei und haben sie immer am meisten rumgefroren. Ja, manchmal sind es einfach die kleinen Sachen. Ja, dann, jetzt wird's nochmal, jetzt kommen wir zu Achtung Cthulhu. Thema Panzerschokolade und Fliegermarzipan. Leistungssteigende Drogen unter dem Deckmantel der Süßigkeit. Ja, also, genau, das war ja auch so ein... Richtig, er wurde im Zweiten Weltkrieg ja millionenfach verabreicht. Genau. Oder mitgegeben. Mit Amphetamin war das, meine ich. Genau. Und das hatte dann so nicht lustige Namen wie Panzerschokolade oder Fliegermarzipan, damit man halt länger durchhalten konnte. Leistungssteigernd und länger wach etc. oder auch konzentrierter. Das gab es, glaube ich, auch schon zu allen Zeiten. Zum Beispiel bei den Franzosen war das wohl so im 18. Jahrhundert, dass hier, heißt denn das, Absinth, die grüne Fee. Ne? Da gab es immer abends zur Motivation immer ein Gläschen Absinth. Klar. Gab es ja schon, im Endeffekt, das gibt es ja schon viel früher. Also auch die Kelten, also die Iren, die Kelten, die haben sich ja mit Aqua Vitae, dem Wasser des Lebens, das war nun der Whisky. Ne? Mhm. Damit haben sie sich ja auch vor jeder Schlacht erstmal ordentlich volllaufen lassen oder halt auch Wunden behandelt, ne, zum Desinfizieren. Ja, auch um hemmungsloser zu werden, klar. Genau. Ja, also da kann man natürlich auch nette Handouts mitmachen, macht Florian der auch manchmal ganz gerne. Ja, ich erinnere an den Wein. Ja. Schön, die schön aufgemachten Flaschen, die leider nur Kinderpunsch enthielten, aber. Genau. Ja, ansonsten kann man das natürlich auch je nach Setting, also was weiß ich, nehmen wir mal hier gedopte Spitzensportler, die es teilweise selber nicht wussten, die kann man natürlich, wurden vielleicht auch mit sowas. Also kann ja eben auch der zum Beispiel Soldat sein, der halt was bekommt, ohne es zu wissen, dass das halt sowas ist. Richtig. Das ist, denke ich mal, auch ohnehin sehr oft passiert. Ja. Ja, dann haben wir noch neuntens Vanilla Fantasy. Was macht sie aus? Gibt es Unterschiede zu Edo Fantasy? Ist eigentlich eine gute Frage, weiß ich nicht. Also eigentlich ist es ja vom Inhalt her deckungsgleich, oder? Ich glaube auch. Also Vanilla Fantasy ist genau das, was man häufiger meistens als Edo Fantasy bezeichnet, also als Elf, Dwarfs und Ork Fantasy, also sprich die Standard Normal Fantasy. Genau. Ja, bin ich drauf gekommen, weil Star Slayers hat ja seine kostenlose Edition Vanilla Edition genannt. Und Star Slayer selber ist ja auch so eine Art Vanilla Fantasy. Ja. Dungeon Slayer ist Vanilla Fantasy, meine ich natürlich. So als Basis finde ich, das ist ja eine gute Sache. Also was macht sie aus? Neben den typischen Rassen halt, dass die typischen Klischees vorkommen. Das gibt natürlich trotzdem noch das Spektrum von Low zu High Fantasy. Aber sonst würde ich halt denken, es gibt Magier, es gibt magische Gegenstände, genau. Es gibt mächtige Gegner, Zauberwesen, Drachen. Also ich kenne den Begriff auch aus der Computerspielszene. Ja. Was ist das? Das ist, ja, bezieht sich aber in dem Fall eher auf das Spiel selbst. Also es gibt ja, du kennst ja unter anderem Morrowind von Elder Scrolls. Ja. Und jedenfalls die Reihe ist ja dafür bekannt, dass Fans dafür Modifikationen erstellen können und das ja auch tun. Hunderttausende gibt es dafür. Und da bezeichnet Vanilla einfach halt das unveränderte Spiel. Dann im Gegensatz zu den modifizierten Spielen. Also was gibt es ja gesagt, zigtausende. Okay, ja, macht auch Sinn. Modifikationen. Ja, als Zehntes habe ich noch. Vanilla Fantasy, wie verpasse ich meinem Setting Ecken und Kanten? Ja, also im Prinzip reicht es ja schon, wie das ja Earthstorm zum Beispiel gemacht hat, weicht vielleicht schon ein bisschen ab von der Edo-Fantasy. Aber was ich sagen wollte, ist halt, wenn man jetzt den klassischen, quasi nicht Elfen, halt einen anderen Touch gibt. Ja, dass man die Rassen twistet, das wäre eine Möglichkeit. Bei Earthstorm ist ja, glaube ich, auch ein Designanspruch gewesen, die Dungeons quasi auch in-game in der Welt zu verankern. Genau. Mit den Cares, das ist auch nochmal, denke ich, so ein Schliff, der Earthstorm besonders macht. Mir würde sofort eine Minera einfallen, was halt den Twist hat, sozusagen technische Hinterlassenschaften sind in Wahrheit die magischen Gegenstände. Genau. Das ist ja auch ein eigentlich sehr cooler Twist. ja, wenn man jetzt an ja, Beyond the Wall zum Beispiel denkt, kann es halt auch die Art sein, wie man es aufzieht, ne, über die Zufallstabellen. Ja. Ist halt eine besondere Art, das zu tun. Es kann immer noch Edo Fantasy sein, wobei der Grundtenor ja sehr eigentlich nur auf Menschen eingeht, von daher auch sehr bodenständig ist und eigentlich nicht in diese Edo-Ecke fällt, aber genau, man kann ja eben durch eine andere Betonung oder auch eine andere Mechanik, eine besondere Mechanik, dem auch einen Kniff geben. Genau. Oder dann denkt man, Ars Magica ist irgendwie Fantasy, aber auf der anderen Seite halt Mittelalter und man spielt Magier, ist halt doch wieder was anderes als so. Und auch bei, wenn ich jetzt Pathfinder spiele oder so, das ist natürlich erstmal Edo Fantasy, aber man kann natürlich auch besondere Runden machen, wo jetzt alle zum Beispiel Magier spielen oder ja, wo alle Paladine auf dem Kreuzzug spielen oder so. Ja. Manche der Adventure Pass mit Hell's Rebels und Hell Knights, das ist glaube ich der andere, machen das ja auch, dass man halt für oder gegen die Hölle eine Gruppe spielt, die man darauf ja speziell abstimmen kann. Ja. Ja, also sprich, wenn es Edo Fantasy ist, dann kann ich ja auch innerhalb meines Settings bestimmte Regionen verorten, die ich dann doch wieder besonders mache. Klar. Ja, also die Möglichkeiten gibt es da tatsächlich gar nicht so wenige. Ja, dann haben wir noch meine Bonusfrage, weil 10 reichen nicht, auch wenn es für 10 Dinge waren. Schokolade, Vanille, Karamell, wie locke ich die Leute zum GRT? Fand ich besonders gut. Ja, möglicherweise über das Anbieten von Schokolade, Vanille, Karamell, das ist aber wahrscheinlich nicht genug. Ja, also Rollenspiel hat da so ein bisschen das Problem, dass es halt nicht mehr so zieht wie vor 20 Jahren. Das stimmt, ja, weil sich einfach die. Ja, aber ich glaube, man erreicht die Jugend jetzt vielleicht ein bisschen schwerer dadurch, also da, weil sich einfach ja das Spielverhalten geändert hat. Ja, also genau, man muss halt mit ganz anderen Sachen konkurrieren heutzutage. Vor 20 Jahren war das natürlich Rollenspiel der pure Wahnsinn in Tüten, weil nichts anderes da mit konnte, sage ich mal. Und heutzutage hast du natürlich, keine Ahnung, wie lange gibt es jetzt Diablo? Seit 1996 oder 97. Auch schon 20 Jahre. Wow. Ja. Ja, also jedenfalls mit zunehmender Grafikfähigkeit der Computer etc. Meine, mich hat das nie so fasziniert, aber du hast jetzt auch natürlich durch Multi-Online-RPGs, die ja auch immer jetzt mit Sprachsteuerung und so weiter oder mit miteinander kommunizieren. Ja. Was früher noch mit Text ging, geht jetzt mit Sprache. Also die Welt rückt immer mehr zusammen. Und verschiedene Features und Vorteile, die Rollenspiele hatten, gehen auch auf andere Sachen auf. Auf der anderen Seite konnte ich mich noch nie damit anfreunden, dass zum Beispiel das Herausforderungsorientierte der Computer besser können soll. Glaube ich nicht. Auch der ist programmiert, während der Mensch, der gegenüber sitzt, immer Variationen. Also ich glaube, es ist auch gar nicht mal so, dass das Rollenspiel, dass die Leute da so fasziniert. Ich glaube, das sind eher so andere Punkte. Also A, natürlich die visuelle Darstellung zum einen. Ja. Fantasy zieht ja eigentlich auch immer. Aber was ich halt verfolgt habe, also es gibt ja immer so mehrere Gruppen in solchen Spielen. Ja. Also der Großteil, das sind halt einfach die Leute, die es total halt super finden, sich mit Ausrüstungsgegenständen, immer neue Ausrüstungsgegenstände, die wollen das lieber darstellen einfach. Die wollen da wirklich so der High King sein, sammeln, machen, tun. Craften, das ist so, also Werkzeuge herstellen, Waffen herstellen, das ist so das, was die halt toll finden. Und der kleinere Teil, die spielen auch richtig Rollenspiel halt dann da. Ne? Also die unterhalten sich entsprechend auch dann, wie man es in der Rollenspielrunde tut. Das ist ja ekelhaft, dass hier der Christoph Rollenspiel auf das Spielen einer Rolle verengt. Furchtbar, ne? Ja. Ja, aber das ist halt da gar nicht so der Fall. Ja, ich denke aber, das Craften, das ist genauso, oder das Sammeln von Gegenständen, das Looten oder sonst was, ist ja genauso Teil von Rollenspiel wie eben das Spielen einer Rolle. Klar, das ist ein Teil davon. Aber wenn ich jetzt halt in einer Runde mit Leuten gegenüber sitze, ja, dann verhalte ich und spiele ich auch anders als mit Leuten, die ich halt nur über den Rechner kenne. Also, und deren Spielziel ist ja im Prinzip gar nicht ist, sich untereinander ja, das ist richtig. Also das ist, dass Charakterinteraktion auf da kaum stattfindet, da würde ich dir schon mal beipflichten. Also die Leute, die das suchen, sind da vermutlich eher falsch. Ich kann mich an meine erste Online-Begegnung, wo mir das jemand mal gezeigt hat, noch mit dem Vorgänger von World of Warcraft, EverQuest. Noch vor Ultima Online vielleicht? Noch vor Ultima Online? Nee. Ach, meine Güte, was kam denn danach? Ich weiß nicht, es war jedenfalls echt schon lange, lange her, bestimmt auch schon 20 Jahre. Jedenfalls hat der mich dann so rumgeführt und gezeigt, hier, da ist das. Und dann kam mir halt jemand anders an und sagte so in-game so, oh, hey, wollt ihr zusammen mit mir auf Quest ziehen? So, nee, stör mich jetzt nicht, ich führe gerade jemanden rum. Ja, genau, darum mag ich solche Spiele nicht. Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Richtig, das hat sich auch nicht geändert. Also es gibt halt spezielle Server, auf die man spielen kann, wo sich halt dann auch echte Rollenspieler dann auch treffen. Also ich habe ja nun auch mal relativ viele Online-Rollenspiele mal durchprobiert. Also zum Beispiel. Er hat echte Rollenspieler gesagt. Nein, ich habe gesagt, ich habe Online-Rollenspiele. Achso, du meinst. Ich schwöre, er hat echte Rollenspieler gesagt. Aber ihr könnt es euch selbst anhören. Ja, weil, ganz einfach, die Leute, die das da, die dann auch auf diesen Rollenspiel-Servern drauf sind, das sind dann auch welche, die tatsächlich auch als Hobby Rollenspieler haben. Ja. Und hoffentlich auch Leute looten. Ja. Sehr gut. Ich wollte nur sagen, es gibt halt andere Medien, die in großer Konkurrenz stehen. Und das Problem ist, wenn du jetzt einen Zeitungsbericht schreibst, über ein LARP kannst du tolle Bilder machen. Ja, über das Rollenspiel, was willst du, da kannst du. Ich hasse ja auch nichts mehr als Leute, die fragen, also na, ich erläutere es gleich noch weiter, die fragen, kann ich mal zugucken? Das mag ich nicht deswegen, weil ich nicht mag, dass jemand mir zuguckt, sondern ich versuche denjenigen dann sofort natürlich dazu zu bringen, dass er mitspielt, weil wenn ich beim Rollenspiel 2 Stunden zugucke, fände ich das stinkend langweilig. Aber wenn du halt selber dabei bist und selber agieren kannst, selber interagieren kannst, dann wird das eine spannende Sache. Dann kann erst der Funke meiner Meinung nach überspringen. Deswegen, also die YouTube-Formate, ich selber habe dadurch auch einen Spieler gewonnen, insofern seien sie hier nicht verteufelt. Bloß ich selber, wenn ich mir das angucken würde, oder manche sagen, gucke ich mir auch an, dass die Ulysses-Sachen von DSA sind ja auch höchst unterhaltsam. Wie ein größerer DSA-Hasser als ich DSA spielen muss, das ist ja auch ein pures Vergnügen. das ist zwar, also kurzum, ich wüsste nicht, ob ich danach Bock auf Rollenspiel hätte. Ja. Aber anscheinend funktioniert es ja bei manchen. Also ich kann es nachvollziehen, ich hatte mir ja auf zur Vorbereitung auf meine Numenera-Runde habe ich mir ja auch die Einführungsrunde von Meere Stritter unter anderem angeguckt, die haben ja auch da so eine Spielrunde mal abgefilmt Augenspalter TV, genau. Aber das ist eigentlich eher so von Rollenspieler für Rollenspieler. Ja, es gibt ja durchaus Format wie Will Wheaton, da wo es halt auch sehr stark zusammengeschnitten ist, aber Rocket Beans glaube ich auch. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du dann mit der Erwartung reingehst zum Rollenspiel und dann feststellst, dass es dauert ja alles viel länger, weiß ich nicht, ob das ideal ist. Aber gut, wir sind gerade da auf dem Weg, Gründe zu finden, warum Leute nicht zum Rollenspiel kommen. Wir wollen ja Möglichkeit finden, dass sie zum Rollenspiel kommen. Ja, also im Prinzip finde ich das Prinzip der Grenzlandslayers von vor 3 Jahren nicht schlecht. Dass halt die Leute ihre Mitschüler einladen, etc. Ja. Das kann gut funktionieren. Ich habe gerade neulich gelesen, das war der Markus Sauerbrei in seinem Blog, der halt auf dem Kindergeburtstag geleitet hat, oder Scorp hat das auch noch im Dorpcast erzählt, für seinen Nachbarn oder so. Und das kam sehr, sehr, sehr, sehr gut an. Ja. Und der Markus hat dann auch halt so ganz viele kleine Handouts gebastelt, die halt nach der, wie so eine Kindergeburtstagstüte halt, sag ich mal. Das kann natürlich eine gute, tolle Erinnerung sein und eine Initialzündung. Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade bei noch Jüngeren, gut, da muss natürlich das richtige Mittel finden, aber die sind ja im Regelfall noch begeisterungsfähiger und da reicht ja einer schon. Wenn sich einer damit schon irgendwie infiziert hat, ja, der schafft es ja auch ganz anders, seine eigene Altersgruppe dann anzusprechen, als wenn man das selber versucht. Ja, und dass das heutzutage noch gibt, habe ich zum Beispiel gesehen hier beim einem anderen Hobby, dem Tabletop. Da ich da jetzt ab und zu im Laden stehe, bei Games Workshop, da kommt dann tatsächlich um 10 Uhr morgens jemand von 100 Kilometer weit weg in den Laden mit 12 Jahren mit seinem Vater und seinem ganzen Ersparten und gibt das denn dort aus. Weil er fasziniert ist, weil er hat irgendwie die Figuren von seinem Bruder geerbt und er malt die jetzt weiter und macht das weiter. Wahnsinn. Ja. Das muss halt für Rollenspiel auch geben. Ja. Ja, da sind ja diese Starter-Packs sind ja da auch schon nicht verkehrt. Ich meine, da steckt ja auch schon sehr, sehr viel drin. Aber im Regelfall auch wenig nicht Greifbares. Vielleicht ist das so. Ja, aber ich finde, die Star Wars Starter-Packs haben zum Glück auch einiges Haptisches, wie den Charakterbogen mit schönen Bildern, den du anfassen kannst, die tollen Würfel, die tollen Karten, sind auch Counter drin. Oder nimm das Pathfinder Starter-Kit mit den Triforce, mit den Pawns. Also den Hartpappe-Aufstellern. Ja, ja. Nur wenn ich jetzt halt sowas sehe, dann ist ja doch was anderes. Christoph deutet auf so meinen Auftrag, 100 Space Marines anzumalen, von 9% bisher erledigt wurden. Wenn ich anzumalen, so wie mich, die sind zu Probemalen, ich muss sie nur zusammenkleben. Ja, also ich darf gerade 100 Space Marines zusammenkleben, um sie in 2 Wochen zum Probebemalen auf dem Conventus Leonis zu präsentieren. Und habe noch Glück, dass es die Space Marines sind, weil die anderen, die Sigmariten, die sind deutlich schwerer zusammenzukleben. Beziehungsweise die halten schlechter. Hier geht das in einem Vorgang, beim anderen muss noch eine Klammer drüber spannen, den Kopf einen Tag später dran kleben. Oh, nervig. Ach du Scheiße. Ja, was früher viele erzählt haben, Hero Quest, war auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe auch Hero Quest vor Rollenspiel gespielt. Ja, du hast es, glaube ich, erzählt, ja. Also, das ist vor deiner. Also, das ist der erste Berührungspunkt im Prinzip. Ja, genau. Und das gibt es natürlich heute leider nicht mehr, ne? Aber es gibt natürlich jetzt von Games Workshop wieder tolle Einsteigerspiele, wie Warhammer Quest, Shadow of Brimstone. Ja, gut, die sind natürlich alle sehr spezialisiert und nicht im normalen Spieleladen verfügbar. Aber über sowas kann man halt. Also, wenn ich jetzt selber zum Beispiel Tabletopper wäre und ich habe interessierte Kinder, dann würde ich sofort Warhammer Quest, zack. Ja, ja. Also kann dann ja je nach Interesse zum Rollenspiel führen, zum Tabletop, auch zum Bemalen von Miniaturen. Richtig. Nur. Also wenn ich an meinen eigenen Weg denke, also den ersten Punkt hatte ich ja mit DSA damals auch schon mehrmals erwähnt, mit der, also was ist das jetzt für eine Box, war ich ja von der Karte, also von dieser Randkarte und der Kontinentkarte so fasziniert. Aber dann ging es ja weiter mit 91 mit Eye of the Beholder für meinen Amiga. Und das war ja nun schon D&D. Das konnte schon was, willst du sagen? Ja, ne, das hat mich schon halt dann geflasht. Ne? So von der Geschichte her, von der Dings. Und dann ging es ja dann noch mit D&D oder mit AD&D. Doch, bei AD&D schon. Also und dann los. Und also ich bin halt darüber halt dann eingestiegen. Ne? Also zwar hatte ich schon Berührungspunkte mit dem richtigen Rollenspiel, konnte damit aber nichts anfangen. Dann hatte ich so eine Visualisierung vor mir. Also kurz zum Computerrollenspieler requirieren. Also ja, die Frage ist, wie kommt man daran? Ne? Ich glaube auch, dass man Brettspieler prinzipiell gut dafür begeistern kann, mal eine Runde auszuprobieren. Die Schwierigkeit, die ich dabei habe, ist, die meisten Brettspieler, die ich kenne, sind schon Rollenspieler. Ja, aber ansonsten ist das also tatsächlich auch eine schöne Möglichkeit. Ja. Vielleicht muss es einfach nur das richtige Thema sein. Vielleicht sind das dann halt auch so dann so vielleicht namhafte Sachen, womit man dann halt die Star Wars zum Beispiel, die dann schon mal eher locken können als D&D oder DSA, was man erstmal ja so kennenlernen muss. Ja, da würde ich dir durchaus recht geben, dass man natürlich mit den großen Marken, deswegen habe ich auch ganz absichtlich zum Gratis-Rollenspieltag halt Star Wars angeboten. Ja. Aber gut, muss natürlich trotzdem jemand mitkriegen, das ist halt klar, die Schwierigkeit. Das ja, muss dann propagiert werden. Ja, ich denke, dann sind wir mit dem Thema erstmal so weit durch. Die 10 bzw. 11 Dinge oder die 11 Interpretationen zum aktuellen Karnevalsmotto. Jawohl. Ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen auch dazu, noch einen Artikel zu schreiben, weil ja, ist halt sehr undankbar. Ich habe ja selbst vor 2 Monaten einen kurzzeitig eingelegten Karneval gemacht mit letzter Sekunde. Ja. In letzter Sekunde. Hier war das ja ähnlich. Das war quasi in allerletzter Sekunde, dass es nochmal einen Themenwechsel gab oder geben musste. Ja, insofern hoffe ich oder wünsche ich, dass die Six Ideas da nicht allein gelassen wird und noch reichlich Kram zum Karneval bekommt. Ja, wollen wir es hoffen. Ja, dann hören wir uns nächste Folge wieder, voraussichtlich mit der Verlosung zum Winter OPC. So sieht's aus. Auf Wiedersehen. Tschüss. We'll be right back.